D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Heute basteln, frickeln und selber machen mit Moritz Metz. Die Panierstraße in Berlin-Neukölln ist eine sehr befahrene Straße, tagsüber sowieso mit Bussen und Fahrrädern und Autos. Und abends ist hier dann ziemlich viel Party. Hier sind lauter Bars. Hier ist die Gentrifizierung von Berlin-Neukölln mit am weitesten fortgeschritten. Nebenan grenzt die Weserstraße an, in der sich eine Bar an die andere reiht. Und hier in der Panierstraße ist aber ein ganz besonderer Laden, der sich ein bisschen hervorhebt von den anderen. Einerseits ein Zeitschriftenladen, hier blättern auch gerade zwei junge Leute in internationalen Mode- oder Popkulturmagazinen. Andererseits werden hier aber auch Blumentöpfe und Besen und Wäscheständer und Gartenschaufeln angeboten. Hier bei der Heilquelle, dem Baumarkt- und Kioskladen von Doris Heil in der Panierstraße. Und dieser Laden, dieser besondere Kiosk-Baumarkt-Mix, der ist heute Thema bei Eine Stunde Netzbasteln. Die Links und Bilder zur Sendung gibt's auf deradiowissen.de oder ihr geht auf netzbasteln.de und klickt auf Folge 39. Das ist nämlich diese am 9. September 2015. Mein Name ist Moritz Metz. Viel Spaß! Styroporkleber und Gartenschlauchadapter. Wischmops, Spezialkleister, Lineale, Seile, Karabinerhaken, Konturtape. Was ist denn das? Das ist einfach ein Maßband. Ah ja, einfach ganz normales Maßband. Wahrscheinlich ein Rollenmaßband. Hallo bei Eine Stunde Netzbasteln. Jetzt bin ich reingegangen und bin hier zu Besuch in der Heilquelle bei Doris Heil. Hallo Doris. Ja, grüß dich Moritz. Hallo. Bei Eine Stunde Netzbasteln, dem Bastel-DIY-Maker-Magazin, da geht es heute nicht so sehr um ein Tutorial, um ein Projekt, was wir basteln, sondern wir gehen noch einen Schritt zurück an die Quelle, sozusagen an den Ort, wo man die ganzen Bastelmaterialien oft einkauft. Und mein Lieblingsbaumarktladen, der gleichzeitig aber auch ein Spätkauf- und ein Magazingeschäft ist, das ist die Heilquelle in der Panierstraße in Berlin-Neukölln, ganz nah von da, wo ich auch wohne. Und Doris ist die Betreiberin dieses Ladens. Ja. Gerade waren Kunden da. Der eine brauchte gerade Kabelbinder. Das ist wahrscheinlich relativ normal. Davor war eine Dame da, die hat Blumenbottiche, die stehen draußen, besorgt. Da konntest du die auch zufriedenstellen? Nein, die wollte sich erstmal preistechnisch erkundigen und wie groß es sind und sie muss ihre Pflanze nochmal ausmessen. Ansonsten, was ist heute für ein Tag? Ach, da kommt schon der nächste Kunde. Hallo. Hallo. Und der nächste Kunde hat ein Paket für mich. Was ist da drin? Schuhe. Ah, das sind Schuhe und das ist hier von einem großen Kleiderversender und das geht wieder, das schickst du wieder zurück. Ja klar, so machen wir das heute. Haben dich gepasst oder haben dich gefallen? Haben dich gepasst. Oder hast du einmal ausgeführt und... Und jetzt piept das Gerät und jetzt kann das Paket wieder registriert und wieder abgeschickt werden, denn hier die Heilquelle, das ist nicht nur ein Baumarkt und Späti und Getränkeladen, sondern Pakete kann man offenbar auch losschicken. Süßigkeiten gibt's auch. In verschiedenen Gläsern, sehr schön angerichtet. Ich gehe hier mal noch weiter spazieren, während Doris die Kundschaft bedient. Klebebänder, Zeitschriften, Schlüssel, Zubehör, Nägel natürlich auch in verschiedenen Dosen. All das gibt es hier in der Heilquelle. Also jetzt war gerade ein Kunde da, der wollte ein Paket zurückschicken. Auch ein typisches Ding. Ist heute ein typischer Tag hier in deinem Laden? Nee, es ist eigentlich eher, das Wetter macht sich bemerkbar. Es ist irgendwie wieder ein bisschen wärmer geworden und die Leute gehen wieder mehr, bisschen mehr raus nach den letzten Kältetagen. Nicht? Also Sonntag verkaufsoffen, na Sonntag gähnend, tote Hose. Und heute, so Wetter macht schon immer irgendwie schon einen Faktor. Heute ein bisschen mehr los. Du hast gesagt, heute ist ein Schlosstag, wo viel mit Schlössern gehandelt wird. Aber jetzt ist schon wieder der nächste Kunde da. Ja, und der weiß ich, was er möchte. Was möchte der nächste Kunde kaufen? Ich möchte mal ein Bier kaufen und so, ja. Ein Bier ist auch nicht verkehrt an einem relativ warmen Tag. Ich gehe hier so lange nochmal spazieren, während das Bier verkauft wird. Es gibt hier auch Schlüsselanhängerketten. Und ein Stahlseil, Expressholzleim und eben Westen und Polunder. Eine Zeitschrift. Jetzt wird das Bier aufgemacht nebenan. Genau. Prost. Prost. Und Ökotest, L-Dekoration, Klebebänder und Farben und natürlich Besen. All das gibt es hier in der Heilquelle. Ein vielleicht 30, 40 Quadratmeter großer Raum, vollgestopft mit eben Zeitschriften, Farben und Werkzeugen und Getränken und Süßigkeiten. Dann gibt es noch einen Hinterraum, da sind lauter Regale mit Schrauben, da darf man glaube ich nur mit Erlaubnis der Chefin reingehen. So, Doris, wir waren gerade bei der Frage, heute ist ein Tag, wo du viele Schlösser verkauft hast, hast du erzählt. Ja, also es gibt so Tage, da gehen Artikel, die sonst seltener gefragt werden, heute eben Schlösser, eigentlich nur Vorhängeschlösser. Gibt es einen Sektor hier, also wenn man jetzt sagt, es gibt den klassischen Späti-Sektor, sowas wie Getränke, Bier, Limonaden, Wein gibt es hier oben auch. Und vielleicht noch Süßigkeiten, das ist der eine Sektor, dann ist der andere Sektor das mit den Zeitschriften und der dritte ist der Baumarktsektor. Gibt es da einen, der am besten läuft, der den Laden so durchzieht und trägt? Also es ist schon eigentlich vorwiegend der Heimwerker-Sektor, der hier auch in dem Geschäft seit, also mit mir jetzt seit 3 Jahren und vorher auch schon 20 Jahre hier am Start ist, nicht? Also das ist das Hauptstandbein, ja. Und ansonsten der Kioskteil, also es ist so ungefähr 50-50. Also jetzt beide Heimwerker und Kiosk, wozu ich dann auch die Zeitschriften rechne, so aufgeteilt. Wenn du Leute triffst und die dich fragen, was du machst und du sagst dann, du hast einen Laden für, also was, wie beschreibst du das Ganze hier selbst? Ich bezeichne das kurz und knapp als Heimwerker-Kiosk. Also weil diese Späti, klar, ist irgendwie mehr auf Getränke spezialisiert, ist jetzt bei mir eher so ein Mitläufer, die Getränke. Also ich denke mal so, für den Heimwerker zum Beispiel als Belohnung, dass der erstmal werkeln kann und dann kann er sich hinterher sein Bier gönnen. Ich hole mir jetzt mal eine Limo aus dem Kühlschrank und wir hören uns gleich wieder bei Eine Stunde Netzbasteln. Heute aus dem Heimwerker-Kiosk von Doris Heil, einem Spätkauf-Kiosk mit Baumarktanteil in Berlin, jo, Neukölln. Bis gleich. 1 Euro. So, stimmt so. Das ist Eine Stunde Netzbasteln heute aus dem Kiosk. Und ich habe mir gerade eine Apfelsaftschorle gekauft. Hier in der Heilquelle, einem Kiosk-Baumarkt. So hast du es genannt? Ein Heimwerker-Kiosk. In einem Heimwerker-Kiosk in Berlin-Neukölln. Den betreibt Doris Heil und die hat mir gerade dankenswerterweise die Apfelschorle aufgemacht. Den größten Anteil an Sachen, die du hier verkaufst, hat also der Baumarktsektor vor dem klassischen Kiosksektor, hast du gesagt. Vielleicht beschäftigen wir uns gleich mal mit dem, was die meisten Leute haben wollen, nämlich mit Schrauben. Ja, Schrauben kann man mich immer total in Verzweiflung bringen, weil wenn man kommt und nur eine Schraube haben möchte und ich erstmal das ganze Interview starten muss, ob für Holz oder für Metall, bin ich schon immer irgendwie ein bisschen unglücklich und ich freue mich immer, wenn jemand schon mal ein Modell mitbringt oder sagt irgendwie für welche Dübel, dann weiß ich auch, dass er eine Spackschraube was in der Art haben will. Es gibt dann auch diese Variante, dass die Kollegen kommen, ach so profimäßig aussehen und einen Achterdübel und eine Achterschraube haben wollen. Was aber gar nicht zusammenpasst. Vielleicht fangen wir mal ein bisschen von vorne an. Hier vorne neben der Kasse sind auch schon ein paar Schrauben aufgebaut. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Arten von Schrauben. Und meistens kommen die Leute dann hier rein und sagen, ich brauche eine Schraube und wissen gar nicht genau, was für eine sie brauchen. Wie berätst du dann? Was gibt es da für Grundarten von Schrauben? Also es gibt die mit Grobgewinde, was dann eine Holzschraube darstellt. Und Feingewinde, also die auch dann als Maschinenschrauben bekannt sind, also auf die man eine Mutter draufschrauben kann, was ja bei einer Holzschraube schlechterdings unmöglich ist. Genau. Wir fangen mal an mit den Holzschrauben. Die sind zum Beispiel hier. Ja, also da geht es darum, dass das halt, dass die auch eine Spitze haben, damit sie ins Holz rein. Teilweise sind die auch selbstschneidend, also dass man da gar nichts vorbohren muss. Kommt jetzt drauf an, wenn man irgendwie in ganz festes Material, sie sind halt Spanplattenschrauben und Spanplatten sind ja relativ weich dann, um das da reinzubohren. Wogegen, wenn man jetzt in eine MDF-Platte die reinkriegen möchte, würde ich schon sagen, bohr mal lieber vor, nicht? Genau. Das ist sonst ist es schwierig, mit der Holzschraube die reinzukriegen. Da können wir mal nochmal eine zum Vergleich rausholen. Also wir haben jetzt diese ganz klassische Schraube, mit der man in Spanplattenschrauben reinschrauben kann und daneben dann eine, die hat den Kopf ein bisschen anders. Der eine ist nämlich flach und der andere geht so ein bisschen zylindrisch zusammen. Wobei das beides Spanplattenschrauben so oder Holzschrauben sind. Die eine versenkt sich halt noch, wenn man sie reinschraubt. Völlig richtig. Und die andere ist dann auch wieder günstig, wenn man jetzt irgendwas auch anhängen möchte. Zum Beispiel viele Möbel, die man aufhängen will, haben ja hinten so ein Beschlägchen dran mit so einem Art Schlüsselloch. Und dafür nimmt man dann ganz klassisch, also um das einhängen zu können, eine Rundkopfschraube. Die mit diesem, der nach unten flach ist mit diesem Kopf. Exakt. Das ist Schraubenkunde bei Eine Stunde Netzbasteln. Heute aus der Heilquelle, einem Kioskbaumarkt in Berlin-Neukölln. Und ich rede hier mit Doris Heil über Schrauben. Nach der Musik da will ich Sie mal fragen, wie man Schrauben richtig ausmisst, um dann im Laden total profimäßig auftreten zu können. Leise brummt der Kühlschrank, der uns die Getränke kalt hält. Und wir laufen jetzt mal in den hinteren Raum hier von der Heilquelle, dem Kioskbaumarkt in Berlin-Neukölln. Und hier ist ein wunderbares Schraubenreich von Doris Heil. Wie hast du es hier sortiert? Das ist aber hier so mein geheimes Reich dann oder mein kleines Heiligtum. Also erstens mal mag ich das, ist mir das hier hinten zu eng. Ich mag da gar nicht, wenn mir jemand auf die Pelle rückt. Also der Publikumsverkehr beschränkt sich auf den vorderen Raum. Und wenn die Leute dann Schrauben haben wollen, dann holst du sie selber von hinten aus dem Lager. Genau, ja. Aber ein Foto können wir vielleicht machen. Und das würde ich dann stellen auf dieradiowissen.de. Da findet ihr sowieso ein paar Fotos hier von der Sendung aus der Heilquelle, vom vorderen und vom hinteren Raum. Und jetzt sind hier die ganzen Regale voller Schrauben. Also es ist wirklich ein, wie du gesagt hast, Geräuscheparadies. Hier sind jetzt einerseits lauter Spanplattenschrauben. Wenn jetzt einer reinkommt, sagt, ich brauche die 3,5 mal 50 und dann greifst du zu dieser Schachtel und greifst so eine raus. Das ist jetzt wieder so eine, die sich hier oben versenkt. Was bemisst dann diese 50 und was sind die 3,5? 3,5 ist der Durchmesser der Schraube und 50 ist die Länge und das ist jeweils immer in Millimeter. Und dann misst man immer ab dem Kopf, also ab der unteren Stelle des Kopfes misst man, glaube ich. Ich habe mal so einen Schülerjob in so einem ähnlichen Lager gemacht und da alles sortiert, 2-3 Wochen lang in den Sommerferien. Mhm. Und ich habe gelernt, man misst immer ab dem unteren Teil des Kopfes. Nein, das ist hier leider falsch. Ach. Also bei den Senkkopfschrauben, die den flachen Kopf hinten haben, geht es also um die Gesamtlänge. Okay. Und das ist dann nur bei den Rundkopf- oder Flachrundkopfschrauben, da misst man ab dem geraden Teil, also wo der Schraubenschaft anfängt. Okay, dann gibt es ja auch noch bei den Köpfen von Schrauben Unterschiede, ob die so ein kleines Kreuz oben drauf haben oder nicht. Da gibt es ja die PH- und die PZ-Schrauben und das kann man erkennen an diesem kleinen Kreuz, was nochmal oben auf den Schrauben drauf ist. Ja, Kreuz oder Stern, also wobei jetzt viel aktueller sind ja, also von den Profis werden ja eher dann die Torx-Schrauben genutzt, die den Innenstern haben. Die hier, die haben wahrscheinlich noch mehr Grip. Genau, ja, weil die lutschen dann nicht so schnell aus. Also ich meine, wenn ich irgendwie eine Schraube reindrehe, mich stört es nicht, wenn die einen Schlitz hat, aber ich schraube dann halt auch nicht 100 Schrauben da irgendwo rein. Ist ja immer eine Frage der Menge dann auch und der Verarbeitbarkeit. Aber den Profi erkenne ich schon immer, ja, Torx-Schraube. Das ist dann auch was bei Big Brother Konkurrenz meinerseits irgendwie eher verkauft wird. Aber dann kaufen die Leute eine Torx-Schraube. Da gucken da nicht genauer drauf und dann stehen sie zu Hause und haben kein Torx-Bit dazu. Und dann kommen sie wieder zu dir und brauchen die Einsätze für die Torx-Schrauben, die sie sich im großen Baumarkt aus Versehen gekauft haben. Ja, genau so ist es. Also von daher könnten sie eigentlich sich den Weg gleich sparen und bei mir die Schrauben kaufen. Aber ich mache das oft und ich habe sogar den Eindruck, dass es hier oft günstiger ist. Also ich habe zum Beispiel verglichen, so Kreppklebeband, was ich neulich gebraucht habe, oder auch so Füllspachtel aus der Tube, den man halt in so Löcher, in Wandlöcher machen kann, bevor man streicht. Der kostet bei dir 3,50 Euro und im großen Baumarkt, da kostet der 6 Euro. Und genauso ähnlich ist es mit dem Kreppklebeband. Was kostet das bei dir? Kommt jetzt drauf an, also so die mittlere Breite 3 cm, 2,50. Genau, und die breitere dann vielleicht 3,50 oder so. Und die kostet im großen Baumarkt auch gleich wieder fast das Doppelte. Also eigentlich würde man denken, dass es bei dir ein bisschen teurer ist, weil es so ein kleiner Laden ist, der nicht so wahnsinnig viel verkauft. Also sehr angenehm. Ja, also ich habe das jetzt noch, das Preisgefüge auch von meinem Vorgänger größtenteils beibehalten. Eine einzelne Schraube kostet bei mir per se unter 10 Cent. Geht gar nichts. Aber wie gesagt, es ist ja dann auch bei mir der Service inbegriffen, dass ich schon mal abfrage, was für eine Dübel hast du oder was für eine Dübel willst du reinmachen oder wir nehmen das beides passend zusammen. dass man dann halt nicht eine Achterschraube in einen Achterdübel reinmachen kann. Das ist ein gutes Stichwort. Dübel, wie macht man das normalerweise? Ich habe jetzt hier, sagen wir mal, wieder so eine 4,5x60 Schraube, mit der möchte ich was an der Wand befestigen. Da muss ich in die Wand ein Loch bohren und dann Dübel reinstecken. Welche Bohrergröße nehme ich für eine 4,5er Schraube und welche Dübelgröße nehme ich dafür? Also Dübelgröße ist ja gleich Bohrergröße und für eine 4,5er Schraube nimmst du einen 6er Dübel. Der Dübel bemisst sich also nicht nach dem, was da innen für eine Schraube rein muss, sondern wie groß das Bohrloch ist. Ja. Das ist völlig richtig. Also wir können ja nicht eine Achterschraube, die hat ja den gleichen Außendurchmesser wie der Achterdübel. Das kann per se einfach nicht funktionieren. Die Baumarkt-Kiosk-Königin von der Panierstraße in Neukölln ist das Doris Heil. Hier bei Eine Stunde Netzbasteln besuchen wir sie heute im Baumarkt-Kiosk. Fotos von hier könnt ihr sehen auf deradiowissen.de und den Link dazu findet ihr auch wieder auf netzbasteln.de und dann auf die 39 klicken, weil das ist heute die 39. Ausgabe von Eine Stunde Netzbasteln. Schrauben, das ist eine riesige Welt in der Heilquelle, dem Laden von Doris Heil, ein Kiosk und Baumarkt in einem. Und jetzt haben wir uns schon verschiedene Schrauben angeguckt. Wie hast du dir das Ganze angeeignet? Du bist eigentlich studierte Architektin. Ja, ich habe mich dann hier erstmal an Schraubenkatalogen dann auch orientiert, weil ich stand ja hier auch am Anfang wie Ochs vorm Berg. Mein Vater war damals hier, hat bei dem Umzug geholfen. Und wenn es dann um Schrauben ging und dann, Papa, mach du mal. Ich habe gar keine Ahnung gehabt. Und ich habe dann auch, da ich hier ein heilloses Durcheinander vorgefunden habe, erstmal viel Zeit damit verbracht, die Schrauben zu sortieren. Und deswegen ist das jetzt auch mein heiliges Reich. Und bei dem Sortieren, dann entwickelt man da auch ein Gefühl dafür, aha, es ist eine Dreier, es ist eine Vierer, es ist eine Fünfer, eine Sechser. Genau, da manche sind ja auch relativ nah beieinander und da muss man sich dann wirklich darauf konzentrieren, wie dick die dann sind oder vielleicht auch dann nachmessen. Aber jetzt mal weg von den Schrauben. Du hattest vorher schon einen Kiosk, in dem du Magazine und Getränke verkauft hast und Telefondienstleistungen, also konnte man irgendwo im Ausland anrufen von dort. Der war auch hier auf der Panierstraße in Neukölln, aber das war kein Baumarkt. Wie kam es dann dazu, dass du jetzt plötzlich hier diesen kombinierten Laden hast? Ja, also da bin ich vor gut 3 Jahren hat man mir mit dem Mietvertrag nicht mehr verlängert, wollte eben den Laden, was früher auch eine Gastronomie war, dann wieder an Gastronomie vermieten. Das hat man dann auch gemacht und hat mich ziemlich holterdiepolter damals vor die Tür gesetzt. Und ich war dann in der Not, ja, einen neuen Laden zu finden. Ich wusste eben von meinem Vorgänger hier im Heimwerkerladen, dass er hatte schon samstags geschlossen so und er hatte das als Vorruhestandsregelung deklariert. Und dann habe ich dann so die Idee gehabt, so Mensch, also du kannst doch eigentlich diese beiden Läden wunderbar miteinander kombinieren. Bei dir im Laden fragen sie auch immer speziell sonntags nach Glühbirnen, Klebeband, Sicherungen. Das ist doch super, dann habe ich das irgendwie standardmäßig in meinem Programm. Ich muss das nicht zu normalem Preis einkaufen, was man ja bei manchen Artikeln gemacht hat, sondern kauft das zu Großhandelskonditionen ein und verkauft es zum ganz regulären Preis. Auch am Sonntag wie an jedem anderen Tag auch. Und es hat dann ganz offensichtlich geklappt. Du hast dann diesen Kioskladen umgezogen in diesen Baumarktladen. Inwieweit ist so ein Spätkauf auch eine Kiezzentrale, also für den Stadtteil, für die Menschen dort? Du kennst, wie man jetzt auch hier wieder an der Kundschaft merkt, die ab und zu rein und rauskommt, du kennst wahnsinnig viele Leute, die hier leben und bei dir einkaufen. Ja, also das ergibt sich einfach so, dass man die Leute aus der Nachbarschaft irgendwann, dass ich Doris bin, das wissen sie eigentlich alle und dann werden sie hierher geschickt, aber wie die Kunden heißen, das fragt dann ich öfters mal nach. Und ich meine, ich kann mich selber auch erinnern, dass ich früher ja auch Kundin war im Zigarettenladen und man freut sich ja einfach auch, wenn man wiedererkannt wird, wenn man in ein Geschäft geht. Also ich meine, ich möchte auch als Person von meinen Kunden wahrgenommen werden und ich bin irgendwie schon mal ziemlich sauer, wenn die Herren der Schöpfung manchmal, bloß weil ich eine Frau bin, mich für völlig inkompetent halten. Da kann es dem Herrn dann schon mal passieren, dass ich einfach, wenn es mir zu bunt wird, dass ich dann auch denjenigen weiterschicke, nicht? Also, weil das habe ich nicht nötig, dann mich als klein Dummchen behandeln zu lassen. Also ich habe früher auch als Kind selber schon mein Fahrrad repariert. Ja, wenn ich da gewartet hätte, bis mein Vater das gemacht hätte, dann wäre Weihnachten geworden. Ja, das mit mir nicht. Ein Briefkastenschloss und hier Lötkolbenspitzen. Du hast auch einige Sachen, die sind so ein bisschen altmodisches Werkzeug. Das ist dann von dem Vorgänger, der die Sachen hier verkauft hat früher und die einfach noch im Laden liegen geblieben sind, oder? Ja, er hat ja da auch vielfach so Laden, andere Geschäfte auch mal aufgekauft. Also daher habe ich zum Beispiel auch noch eine Riesensammlung an Künstlerfarbpigmenten hier geerbt in den schönen bunten Kästchen drin, die auch verkaufbar wären. Doris Heil ist das und die betreibt einen Baumarktkiosk in Berlin-Neukölln und in dem laufen wir gerade spazieren heute bei eine Stunde Netzbasteln. Mal kein richtiges Tutorial, sondern einfach nur ganz viel Staunen über zum Beispiel die Besen in verschiedenen Formen und aber auch über die Zeitschriften. Das ist ja das Interessante. Hier liegen jetzt plötzlich gegenüber von den Schraubenschlüsseln liegen plötzlich Musikmagazine und zwar solche. The Wire, das ist glaube ich eine, die kostet allein 10,90 Euro. Wie kommt es, dass du neben dem Werkzeug auch so Zeitschriften hast? Das kommt aus der Kiosk-Vergangenheit, aber du hast auch so ein Herz für solche Zeitschriften, oder? Ja, natürlich. Also ich habe das auch mal ganz klein angefangen vor 10 Jahren. Und entsprechend auch der Nachfrage, die man dann so bei der Kundschaft hat. Und dann möchte man sich ja auch ein bisschen von den Mitbewerbern abheben und so spezielle, durch ein spezielles Angebot habe ich ja auch spezielle Kunden dann. Ja. Und das Angebot an so speziellen Zeitschriften ist auch, wenn die Pressebranche gerade eigentlich eher in der Krise ist, bestimmt nicht unbedingt geschrumpft, oder? Also es gibt immer noch mehr verrückte Zeitschriften für spezielle Interessen. Ja, also unbedingt. Also es tauchen immer neue Titel auch auf dem Markt auf. Also teilweise kenne ich da auch die Macher, die die Erstausgabe bei mir persönlich noch vorbeigebracht haben und dann immer wieder die alten mitgenommen haben, die neuen wiedergebracht oder mal nachgefragt, brauchst du noch welche, Doris? Also ein schönes Beispiel dafür ist dann zum Beispiel der The Weekender. Da wohnt also auch der Christian Schneider, der wohnt hier im Kiez und den kenne ich also auch von Anfang an, seit der ersten Ausgabe. Inzwischen haben die es auch in den großen Pressevertrieb geschafft. Da kriege ich also die Zeitschriften nicht mehr direkt von denen geliefert. Du hast auch das Make-Magazin, sehe ich gerade, in dem wir auch schon mal vorgestellt wurden mit unserer Radiosendung. Also ein Bastelmagazin, die stehen wiederum für diese Bastlerkultur. Merkst du, dass es hier auch mehr so Leute gibt, die sagen, ich will jetzt selber was bauen, deswegen kaufe ich mir Sachen im Baumarkt? Also gibt es da auch einen Zuwachs? Das kann ich jetzt nicht so direkt beurteilen, aber so, ich habe hier schon so meine Tüftler und Bastler, ja. Also jetzt nach 3 Jahren hier weiß ich auch, wer Stammkunde bei mir ist. Und obwohl ja natürlich täglich wieder neue Gesichter dazukommen. Zum Beispiel jetzt kommt jemand in den Laden rein und blättert einfach mal nur in einem Magazin. Kann man ja machen, mache ich jetzt auch. Foto-News, Zeitung für Fotografie, Busfahrer. Es gibt auch eine Zeitschrift für Busfahrer. Wir lieben Busse. Und nebendran auch Elephant. What is Post-Internet Art? Das ist fast schon ein richtiges Buch. What is Post-Internet Art? Also du hast auch hier so richtige Kunstmagazine, die können auch mal irgendwie 75 Euro kosten, so Teile, ne? Ganz so extrem wird es dann nicht. Also so 20 Euro, Liest du dann auch selber manchmal in den Zeitschriften? Ja, also was ich gerne mal durchblättere, ist dann ob meiner Vergangenheit eben dann auch die Architekturmagazine, die ich hier am Start habe oder auch Einrichtungshefte, gucke ich auch gerne mal durch. Also leider fehlt mir die Zeit, diesen Laden hier mit diesen vielen verschiedenen Warensegmenten am Laufen zu halten. Es nimmt ja auch viel Zeit in Anspruch, vor allen Dingen, wenn man alles Einkauf, Rechnungsabteilung, Steuerberater, alles in einer Person darstellt. Viele denken, ach ja, ich bin hier im Zeitschriftenparadies oder die sagen, na, ich würde mich hier gerne mal über Nacht einsperren lassen, um hier zu schmökern. Mir fehlt leider ein bisschen die Zeit dazu, aber es ist trotzdem schön, sich von netten Sachen umgeben zu wissen. Über Zeit und Öffnungszeiten reden wir auch gleich nochmal bei eine Stunde Netzbasteln. Heute zu Gast in der Heilquelle, einem Baumarktkiosk in Berlin-Neukölln. Öffnungszeiten, ja, es ist offen. Hast du überhaupt Öffnungszeiten an der Tür draußen stehen oder hast du festgelegte Öffnungszeiten? Und natürlich hast du auch sonntags offen. Sonntags habe ich jetzt, also ich habe schon festgelegte Öffnungszeiten, die eigentlich werktags von 8 bis 20 Uhr lauten, samstags ab 9 Uhr. sonntags zu. Aber also erstens war es unter der Woche meistens ein bisschen später, hat sich jetzt 8:30 eingebürgert, aber solange da keine nennenswerten Klagen kommen und ich nicht vermisst werde, 8:30 ist dann immer so eine Zeit, da kommen die ersten dann oft mit Paketen und natürlich dann auch für die Tageszeitung, da muss man schon auch früh am Start sein. Und sonntags habe ich jetzt nicht mehr draufstehen auf dem Öffnungszeitenschild, weil eigentlich kurz nach dem Umzug schon ging es schon los und seit etwas über einem Jahr, da hat man mich auch konkret angezeigt, weil ich hier eben am Sonntag auch Heimwerkerbedarf feilbiete und nicht nur Zeitschriften, was irgendwie eigentlich das einzig Legale aus meinem Sortiment wäre, und dann kam das Ordnungsamt. Man muss dazu sagen, dass es in Berlin so eine ganze Debatte gibt, gerade über die Öffnungszeiten von diesen ganzen Kiosken und Spätis, die eigentlich sonntags laut Gesetz nicht offen haben dürften, aber das wurde jahrelang toleriert. Und jetzt wird aber gerade in bestimmten Bezirken wie Neukölln da eine härtere Linie gefahren, und Kioskbetreiber, die sonntags offen haben, die werden dann oft mit Abmahngeldern konfrontiert. Das geht von 150 bis, glaube ich, 2500 Euro, was die dann als Strafen irgendwann zahlen müssen. Und viele sagen aber, dass sie sonntags offen haben müssen, weil sonst ihr Geschäft gar nicht mehr funktionieren würde. Ja, also bei mir ist es jetzt so, ich würde es eigentlich der Presse zuliebe, und ich habe jetzt auch wieder angefangen, sonntags einfach nur Zeitschriften zu verkaufen. Das darf man, und Milch und Backwaren oder so, ne? Richtig, ja. Also diese verderblichen Waren eben, und Zeitschriften gehören ja doch noch zu einem Grundnahrungsmittel, wie man an den 7% Mehrwertsteuer erkennen kann. Also für mich ist es jetzt nicht unbedingt jetzt hier an diesem Standort der jetzt umsatzstärkste Tag, auf gar keinen Fall. Aber es ist immer ein entspanntes, nettes Arbeiten gewesen am Sonntag, weil die Kundschaft auch, die müssen jetzt nicht zur Arbeit hetzen oder irgendwo anders hin, sondern man ist einfach relaxter, und so ist es dann auch ein schönes Arbeiten. Und ich versuche ja allgemein auch mir hier meine Arbeit im Laden, da ich ja so viel Zeit hier verbringe und selbst und ständig hier bin, dann eben auch mir nett zu gestalten. Und das merkt man auch. Gibt es denn irgendwas, was du hier gerne verkaufen würdest, aber noch nicht verkaufen könntest? Wäre noch ein ganz anderer Sektor denkbar, zum Beispiel, wenn noch mehr Platz wäre? Nee, habe ich eigentlich. Also ich bin mit meiner Mischung hier als Heimwerkerkiosk schon sehr zufrieden. Also weil ich auch denke, das ist schon sehr, sehr einzigartig. Also ich habe hier auch speziell von Afrikanern schon gehört, ach, das ist ja wie in Afrika. Also es ist hier so schon so ein Tante-Emma-Laden, aber jetzt natürlich nicht mit diesem Vollsortiment, wie der klassische Späti hat. Also dass man auch Milch und sowas mit anbietet, das ist eben dank der sonntags weggefallenen Zeiten und auch irgendwie in der Konkurrenzlage hier im Umfeld für mich unsinnig. Jetzt müssen wir langsam wegen der Sendezeit zum Schluss kommen, nicht wegen der Ladenöffnungszeiten. Es gibt auf jeden Fall eine Petition, die sich gegen diese Politik der Sonntagsschließungen bei Spätis und der Strafen wendet. Die ist verlinkt auf deradiowissen.de. Dort gibt es auch Fotos und Links hier zur Heilquelle und zu verschiedenen Texten, auch zu einem Späti-Buch, in dem du auch drin vorkommst, von einem Autor namens Christian Clear. Genau, das ist auch auf der Webseite verlinkt. Vielen Dank an Doris Heil, dass sie uns hier in ihren Laden reingelassen hat und hier verschiedene Sachen gezeigt hat, wie man zum Beispiel Schrauben ausmisst. Was ist hier die genaue Adresse, falls man mal in Berlin ist und den Laden besuchen möchte selber? Das ist die Panierstraße 58, und das ist im belebten Ende der Panierstraße zwischen Weserstraße, was ja vielen ein Begriff sein dürfte, und Sonnenallee. Vielen Dank und tschüss, bis in 2 Wochen, sagt Moritz Metz. Die Radio Wissen.